Yeah. Sieh mich mit Hodem APG zwischen Pornoschlappen stehen, wie der Mazda RX-7 am Porsche angelehnt. Ich mach die Party-Bitches klar, komm mit der Gun und drück auf den Abzug wie ein pazifistischer Irak-Kriegskritiker. Und Rapper sind in Tränen aufgelöst, haben nicht mal Geld für Wasser und die Antidepris deshalb in Tränen aufgelöst. Sie sind bloß Untermenschen wie Fundamente. Der Boss, ich hab die Sexualpower von 100 Hengsten und drei stundenlange Sextapes mit Jennifer Lopez. Wir machen einen Mehrteiler wie die Eltern von Moses. Und nachdem ich ihr paar Bitch-Slaps verpasse, schwört sie, sie will ihr Gesicht im Leben nie wieder waschen. Sie sieht, wie ich die Muskeln spielen lass und die kleine Luxus-Diva strahlt, so wie Fukushima. Nutte iPod war gestern, will ich heute beim Joggen Musik hören, begleitet mich ein Streicherorchester. Silberne Glaxe im Mondlicht, geht, ich bin patriotisch, roll über Mafiosi im schwarzen Mercedes-Benz. Fick auf Ferrari-Trend, ich roll durch Germania mit schicksten Versace-Strings im schwarzen Mercedes-Benz. Silberne Glaxe im Mondlicht, geht, ich bin patriotisch, roll über Mafiosi im schwarzen Mercedes-Benz. Katsumo, Rap Boss, Alpha Man, Shrek Rocks, Stranahem, Take Shots, schwarzer Benz. Offener Benz im Sommer, mächtiges Rash, Limousinen im Winter. Ich komm und zerfetze die Rapper, sie sind nur Relikte wie Tempel, Ruinen der Inka. Silber 9 Point mit der Präzision eines Scharfschützen, der auf 6 Kilometer einen Reiskorn trifft. Bitch, ich steh kurz vor der Transformation zu einem Cyborg, Bitch, an dem Weißgoldblitz. Kind, ich komme mit der Limousine voller Magazine an, in deiner Hood zerficke deine Kollegin, dann alle weg in einer Millisekunde mit einer Desertigel, ohne Wiederwehr, bis jede Crack oder ein Tod ist. Liefer die Raps vor der Dopeness, jede meiner Zeilen zerberstet vor Testosteron. Schrodiger, der Killer deiner Family zerballert, Oberbosse von Kartellen im Ghetto bei Mondlicht. Hundesinne kommen an und wollen wieder Beef, aber senke dann im Real Life ihr Haupt vor dem Parken. Während dann die gottlosen Rapper weiter Cocks blowen, lade ich meine Gun und steppe raus auf die Straße. Mache dann mein Business und ticke, ticke, packets an die Ghetto-Dealer, denn die Penner kaufen die Ware. Verticken all die G's in den Street Speed, die Bitches sind wie die Sphinx, die brauchen eine Nase. Ballarbeiter sibbeln in den Takt wie ein perverser Berserker, wer ist härter? Ich habe keinerlei Schwerkraftprobleme und schwebe hinauf in die Erdatmosphäre. Kodiger, der Mac, ich gebe Gas in den Mercedes, habe Willen in Paris und ficke Bitches in Arbeit, zerficke Rapper mit den Zeilen, die sie killen, alle Penner fallen nieder vor dem König. Und salutieren. Silberne Glaxe im Mondlicht, geht, ich bin patriotisch, roll über Mafiosi im schwarzen Mercedes-Benz. Fick auf Ferrari-Trend, ich roll durch Germanien mit Chicks in Versace-Strings im schwarzen Mercedes-Benz. Silberne Glaxe im Mondlicht, geht, ich bin patriotisch, roll über Mafiosi im schwarzen Mercedes-Benz. Katsumo, Rap Boss, Alpha Man, Shrek Rock, Stranahem, Tech Shorts, schwarzer Boss seit Urzeiten, meine Faust fliegt wie Turmfalken und lässt es euch schwarz vor Augen werden wie Zensurbalken. Ihr seid peinliche Clowns, die auf dem Rapfilm hängen bleiben, so wie Preisschilder auf ner 8 Mile Hülle drauf. Ich komm rein in den Raum und Nuttensöhne schleichen raus. Zuhälter Style, muskulös und breit gebaut, ein Berg im Marco Polo Sweater, Perlen vor der Wohnung. Ey, oh, mittlerweile weise ich die Perlen ab wie Lotusblätter. Wer will was, du Homo-Rapper? Ich hol Berettas, wenn du Zwerg für Promo-Stress machst und werf dich vor die Dobermänner. Es ist der Großgrundbesitzer, ich häng immer noch mit Drogenvertickern im Rotlichtdistrikt ab, mach Kohle im Strip-Club, während Soko-Ermittler das negativ betrachten, so wie Fotoentwickler. Bin beim Pokern im Hinterzimmer Millionengewinner. Mein Platz sind Zwillinge im Full House wie die Old Geschwister.